Die Prinzessin von Alden von Mein blaues Buch von Hermann Löns. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Prinzessin von Alden. Ein Vogel singt im hohen Holz, wie schön ist doch der Mai. Der Vogel, der ist gelb und stolz, die Liebe, die ist frei. Die ganze Welt ist aufgeblüht, der gelbe Vogel singt sein Lied, Liebe, Liebe, wie süß ist doch die Liebe. Da drunten in dem Blumengrund, wie schön ist doch der Mai, dort kost ein Pärchen Mund an Mund, die Liebe, die ist frei. Das Mädchen ist aus Bauernstand und er ein Knecht aus fremdem Land. Liebe, Liebe, wie süß ist doch die Liebe. Ein Vogel singt im hohen Holz, wie schön ist doch der Mai. Der Vogel, der ist gelb und stolz, die Liebe, die ist frei. Die Julirosen blühten rot, bei meiner Liebe stand der Tod. Liebe, Liebe, wie süß ist doch die Liebe. Das ist schon 30 Jahre her, wie schön ist doch der Mai. Und ich vergess es nimmermehr, die Liebe, die ist frei. Das Wasser blitzt, die Wiese blüht, das Blut in meinen Wangen glüht. Liebe, Liebe, wie süß ist doch die Liebe. Ende von Die Prinzessin von Alden, gelesen von Cornelius.